Was machst denn du hier so früh? Hast du mal auf die Uhr gekickt? Früh shoppen oder was? Hör auf, Mann, ich muss beim Amte. Ach, was muss man oft von bösen Arbeitslosen hören und lesen? 4 Millionen leben von Stütze, bestimmt was bei Horza und zu den Sitze. Scheiß drauf, lass uns auf Gaskost feiern, von Friesland bis nach Oberbayern, die BRD, GmbH, Geninko, Groß, Hüppe, Mura. Also wir bestellen, was immer euch gefällt. Was kostet die Welt? Arbeitslosengeld! In den Großkonzern noch die miese Bagage. Nadelstreifen liegen in der Chefetage. Sie lassen uns draußen im Regen stehen, aber das Lachen wird ihnen vergehen. Denn wenn's bei uns regnet, regnet das Bier. Bezahlt um dir, bezahlt um dir. Her mit der Kohle, hinter der Kühe. Wenn ihr noch arbeitet, verlängert nur die Demokratie. Also wählt uns bestellt, was immer euch gefällt. Was kostet die Welt? Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld. Rückt rüber die Krötenarbeit, habt ihr ja keine. Und eure 1-Euro-Jobs macht schön alleine. Arbeitslosengeld!